Ich schlafe aus bis 13 Uhr und fühle mich wie P. Diddy, wie ein Bad Boy. 30.000 Euro Uhr an jedem Handgelenk und ich gehe auf Tour. Nass. Hip-Hop, hurra! Wie kann man sich nur so hassen? Hip-Hop, hurra! Turn up! Hip-Hop, hurra! Wie kann man sich nur so hassen? Hip-Hop, hurra! Ja. Ich hab Respekt vor dir. Und du hast Respekt vor mir. Aha. Warum schreist du mich so an? Ich will doch nur bleiben hier. Ich bitte dreimal am Tag Richtung Bronx. Alles cool, ja, ich zeig Kontenance. Es gibt nur einmal diese Chance. Ich bin nicht Rap, you dead wrong. Kaufe mir einen Buggin auf deine Nacke. Und jetzt wollen mir Babes ein Blast. Mit dir ist nicht zu spaßen. Aber ich muss das Geld verpassen. Juicy Geld. Hip-Hop-Hurra. Ich knack den Set. Kein Problem. Ich knack den Set. Hip-Hop-Hurra, ich muss nie wieder arbeiten. Hip-Hop-Hurra, einfach nur paar schreiben. Hip-Hop-Hurra, du weißt, dass ich dich liebe. Hip-Hop-Hurra, du bezahlst meine Miete. Hip-Hop-Hurra. Wie kann man sich nur so hassen? Hip-Hop, hurra! Turn up! Hip-Hop, hurra! Wie kann man sich nur so hassen? Hip-Hop, hurra! Ja. Brennende Mülltonnen, wir schmeißen Bottega Veneta Klamotten rein? Hip-Hop muss dafür offen sein. So sieht das aus. Ich würde mal sagen, locker bleib ganz easy. Ich drück ruhig in die Wunde nochmal rein. Aua. Ich check in das Hotel ein. Rechnung geht auf Hip-Hop. Danke. Moin. Ich bekomme den Nobelpreis und alles wegen Hip-Hop. Danke. Moin. Ich habe stark wie stark und alles wegen Hip-Hop. Swag. Mein Leben ist nice und alles wegen Hip-Hop. Yeah.